Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Zehnter Teil, der Flug in den Albtraum. Unglaubliche Dinge geschehen, wie auf Erden so im Himmel. Die Unglaublichkeiten auf Erden kann jeder in der Tageszeitung lesen. Im Himmel aber sind die Unglaublichkeiten so unglaublich, dass sie dem Planetenbauer Slati Bartfass wilde Albträume bereiten. Es geht dabei um nicht weniger als um das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Genauer gesagt um die Zerstörung von Leben, Universum und dem ganzen Rest. Eine Zerstörung in einem nie dagewesenen Ausmaß, so dass weder der etwas schwer begreifende Arthur Dent noch sein cleverer Freund Ford Prefect den Ernst der Lage auch nur andeutungsweise erfassten. Beide waren zu verwirrt und zu verdutzt, um zu begreifen, dass die erste Gewalttat einer terroristischen Robotervereinigung bereits der besagten Zerstörung galt. Das war am Tag der Landung des Sofas, das die beiden Freunde nach einem wundersamen Fluge aus der vorgeschichtlichen Zeit auf Lord's Cricket's Ground St. John's Wood, London, absetzte, mitten in einem von den Briten erfolgreich geführten Wettkampf. Da stürzten buchstäblich aus heiterstem Himmel Horden als Cricketspieler im weißen Dress verkleidete Roboter auf das Spielfeld und raubten den Siegespokal, der die Asche eines in Australien verbrannten englischen Cricketstabes enthielt. Slati Bartfass hatte diesen folgenschweren Raub geahnt. Er war herbeigeeilt und hatte versucht, ihn zu verhindern. Er wusste, die mysteriöse Asche verkörperte die Säule aus Holz des mysteriösen Wicket-Tores, das in dem Dokumentarfilm, den Slati Bartfass den beiden unbekümmerten Abenteurern Arthur Dent und Ford Prefect zeigte, immer wieder auftauchte, als im ganzen Universum verehrtes Symbol von Eintracht und Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Im Informationsillusionszentrum auf seinem Raumschiff versuchte Slati Bartfass ihnen die weitreichenden Zusammenhänge zu erklären. Ich verstehe immer noch nicht, was die Roboter mit dem Schlüssel wollen. Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Mit diesem Schlüssel wurde der Planet Cricket verschlossen, nachdem in eine völlig dichte Staubwolke eingesperrt worden war. Wir gehen jetzt hier raus aus diesem Illusionszirkus und du, lieber Slati, setzt uns auf einer hübschen Amüsierinsel in der Galaxis ab. Hm? Ihr werdet kaum Gelegenheit haben, euch zu amüsieren. Denn bis ich euch auf eurer Insel abgesetzt habe, kann das schon vorbei sein mit allem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Slati, ich glaube, deine Informationsillusionen haben dein Hirn etwas pessimistisch bebrütet. Nein, nein. Die Cricket-Roboter sind auf vollständige Zerstörung des gesamten Universums aus. Nur ihr Planet, der Planet Cricket, soll überleben. Um ihn aber aus seiner Staubhülle zu befreien, müssen sie den Schlüssel, mit dem die Hülle verschlossen wurde, wiederfinden. Er besteht aus den von diesen Dauerkriegern zerstörten 5 Teilen des Wicket-Tores. Und der Schlüssel befindet sich, wiederum in seine 5 Teile zersprengt, im Raumzeitkontinuum. Was ich überhaupt nicht begreifen kann, wenn die Cricket-Bewohner auf ihrem Planeten eingesperrt sind, wieso sind dann trotzdem ihre Raubritter-Roboter unterwegs? Das ist ja das Unglück. Eines ihrer Riesenraumschiffe mit den Robotern war noch draußen, im Weltraum. Und die haben es bereits fertiggebracht, die Säule aus Stahl, die Säule aus Plexiglas und, was ihr selber miterlebt habt, die Säule aus Holz, die der Siegespokal auf Lord's Cricket Ground als deren Asche enthielt, in ihren Besitz zu bringen. Und so viel ich mitbekommen habe, ist Safford Beeblebrox auf diese Weise ein goldenes Stück aus dem Getriebe seiner Herz aus Gold losgeworden. Das eben ist es, was mich so alarmiert. Sie haben nun auch die goldene Querstange. Und nun werden Sie versuchen, die silberne an sich zu reißen. Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass Ihnen das gelingt. Ach, nein. Ich bin dafür, wir begeben uns an ein sicheres Fleckchen im All, wo es nette Mädchen gibt und Bäche benebelnder Getränke. Und? Ja, und warten ab, bis der ganze Spuk vorbei ist. Hä? Und genau das werden wir nicht tun, weil es sinnlos ist. Weil diese Cricket-Krieger alles restlos vernichten werden. Ich sehe, wir müssen näher an die Gefahr heran, damit ihr sie erkennt. Ich führe euch jetzt an Ort und Stelle und werde euch wenigstens informationsillusionistisch überzeugen. Was ist denn nun los? Sind wir umgestiegen auf ein anderes Raumschiff? Wir bewegen uns doch. Alles Informationsillusion. Wir sind gleich da. Boah. Ein tolles Spiel. Wo landen wir denn? Nirgends. Aber was ihr da herankommen seht, ist der gefährlichste aller Planeten. Cricket. Cricket? Was? Das soll der Terroristenplanet Cricket sein. Ich glaube, du irrst dich, Slati. Dies ist ein überaus reizendes Fleckchen. Vielleicht gibt es hier auch überaus reizende Mädchen, Ari. Und überaus wohlschmeckenden Schnaps. Seid ruhig. Vage Lichter in der Ferne schwankend kamen nun näher. Man hörte Stimmen einer Gruppe, die dicht an den drei Beobachtern vorüberzog. Laternen schwingend und dann auch ein fröhliches Lied anstimmend, des Inhalts, wie so wunderschön es auf ihrem Planeten sei. Wie glücklich sie lebten, mit Weib und Kind. Die Meister von Krieg. Bist du erkältet, Slati? Nein. Das sind die Meister von Cricket, wollte ich sagen, die hier vorbeigehen. Haben die denn was mit Cricket zu tun? Ja, ich meine ja bloß. Das Spiel, das du als Cricket kennst, ist nur eine jener seltsamen Spinnereien rassischen Denkvermögens. Das Bilde. Noch Ewigkeiten, nachdem ihre wahre Bedeutung im Dunst der Zeiten unterging, im Gedächtnis wachhält. Von allen Rassen in der Galaxis vermochte wahrscheinlich nur die Englische die Erinnerung an die allerschrecklichsten Kriege, die je das Universum entzweiten, immer wieder zu beleben. Und in etwas zu verwandeln, das, so leid es mir tut, allgemein als ein unvorstellbar langweiliges und sinnloses Spiel angesehen wird. Also, ja, ich mag es eigentlich selber recht gern, aber in den Augen der meisten Leute beweist man damit unfreiwillig einen grotesk schlechten Geschmack. Besonders das mit dem kleinen roten Ball, der das Tor treffen muss, damit die Querstange runterfällt, das ist geradezu widerlich. Ja. Und die hier eben vorbeigekommen sind, haben mit dem Ganzen überhaupt erst angefangen. Und alles beginnt heute Abend. Ja, kommt mit, dann seht ihr warum. Porter, ja? Du wirst dir sicher schon denken können, was jetzt passiert. Ich? Nein. Hast du denn als Kind nicht die Frühgeschichte der Galaxis gelernt? Oh, ich saß in der Kyberzelle immer hinter Safford. Du weißt, das hat mich abgelenkt. Was nicht heißen soll, dass ich nicht trotzdem ein paar ganz erstaunliche Dinge gelernt habe. Also dieser Himmel ist ja wohl öde. Die müssen doch das Gefühl haben, ganz allein im Universum zu sein. Nein. Den Leuten von Cricket kam nie der Gedanke, wir sind allein im Universum. Sie sind von einer ungeheuren Staubwolke umgeben, ihrer einzigen Sonne und deren einziger Welt. Und sie liegen ganz weit draußen am äußersten Ostrand der Galaxis. Wegen der Staubwolke gab es am Himmel nie etwas zu sehen. Nacht ist so völlig leer. Tagsüber ist die Sonne da, aber man kann nicht direkt hinsehen. Und deshalb tun es die Leute gar nicht erst. Sie nehmen den Himmel kaum wahr. Es ist, als wäre für sie da ein blinder Fleck, der sich über 180 Grad von einem Horizont zum anderen weitet. Weißt du, der Grund, weshalb sie nie dachten, wir sind allein im Universum, ist, dass sie bis zum heutigen Abend einfach nichts von einem Universum wissen. Bis zum heutigen Abend. Bis zum heutigen Abend? Ja. Stellt euch doch mal vor, niemals überhaupt nur zu denken, wir sind allein. Ganz einfach, weil einem niemals der Gedanke kam, es Slati. Könnte auch anders sein. Slati, da. Naja, vielleicht nervt euch das. Slati, da. Da landet ein Raumschiff. Ja, warte mal ab. Die da vor uns haben keine Ahnung, was passiert, die Meister von Cricket. Die starren in der Gegend rum. Mann, das kommt ja auf uns zu. Ja, die sind völlig konsterniert und wissen nicht einmal, aus welcher Richtung der Krach kommt. In den Himmel gucken die gar nicht. Oh, Slati, das geht ganz schön auf die Nerven. Was da soeben als brennendes Wrack durch den Cricket-Himmel stürzte, halten manche noch heute für das Raumschiff Herz aus Gold, das zuletzt wegen seiner von den Crickets heiß begehrten goldenen Querstange ins Gerede kam. Manche wiederum sprechen voll Ehrfurcht und nicht ohne Trauer vom Sternenschiff Bistromat. Viele aber, und das sind die meisten, rechnen die brennenden Reste dem legendären und gigantischen Sternenschiff Titanic zu. Einem majestätischen und luxuriösen Vergnügungsraumschiff, das die Asteroiden-Schiffbauwerke Artefaktovoll vom Stapel laufen ließen, schon vor ein paar hundert Jahren. Und zwar aus gutem Grund. Es war aufsehenerregend schön, verblüffend riesig und komfortabler ausgestattet als jedes andere Raumschiff in einer jetzt nur noch als Geschichte existierenden Zeit. Hatte jedoch das Pech, in den allerersten Tagen der Unwahrscheinlichkeitsphysik gebaut zu werden. Lange bevor man dieses teuflisch schwierige Wissensgebiet vollkommen oder auch nur generell im Griff hatte. In unschuldvoller Ahnungslosigkeit beschlossen Konstrukteure und Ingenieure, das Schiff mit dem Prototyp eines Unwahrscheinlichkeitsfeldes auszurüsten, das angeblich sicherstellen sollte, dass es unendlich unwahrscheinlich sei, dass irgendjemals irgendetwas mit irgendeinem Teil des Schiffes schiefgehen könnte. Sie kamen nicht darauf, dass wegen des quasi reziproken und zirkularen Wesens aller Unwahrscheinlichkeitsberechnungen alles, was unendlich unwahrscheinlich war, mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit fast im gleichen Augenblick geschah. Dann lief es vom Stapel und war nicht einmal in der Lage, die allererste Funkmeldung, ein SOS, vollständig durchzugeben, um urplötzlich und ohne jeden Grund einem totalen Existenzausfall zu erliegen. Während man jedoch in eingeweihten Kreisen sich dieses und noch anderer gigantischer Raumschiffe mit Ach und Weh, voll Stolz, Begeisterung, Liebe, Bewunderung, Bedauern, Eifersucht, Unmut, Groll, kurz mit den meisten der wohlbekannten Gefühlsregungen erinnert, erregte regelmäßig das wohl größte Erstaunen die Cricket 1, das erste von den Bewohnern Crickets erbaute Raumschiff. Nicht etwa, weil es ein besonders schönes Raumschiff war, das war es nicht. Es war ein einziges, wahnwitziges Stück Schrott. Zusammengeschustert in irgendeinem Hinterhof. Und genau dort war es auch zusammengeschustert. Das Erstaunliche an diesem Schiff war nicht, dass es gut gebaut war. Das war es nicht. Sondern, dass es überhaupt gebaut worden war. Die Zeitspanne zwischen dem Augenblick, wo die Bewohner von Cricket erkannten, dass es so etwas wie einen Weltraum gab, und dem Stapellauf ihres allerersten Raumschiffs betrug fast genau ein Jahr. Als Slati Bartfass und seine beiden Begleiter Arthur Dent und Ford Prefect diese Kiste bestiegen, hatten sie allen Grund, sich daran zu erinnern, dass sie ja nur auf einem Informationsillusionstrip waren. Denn das waren sie jetzt. Normalerweise würde ich keinen Fuß in diese Kiste setzen. Ja, nicht für den ganzen Reiswein Chinas. Fliegt denn sowas überhaupt? Das Schiff fliegt. Wahnsinn. Einfach zurücklegen, Beschleunigung abwarten. Das wird ein außergewöhnlich informativer Trip. Und kein bisschen gefährlich. Ach, was soll's. Einfach wahnsinnig werden. Wenn die drei Piloten da vorne uns mitkriegen, schmeißen sie uns raus. Wie sollen sie uns denn mitkriegen? Wir sind doch gar nicht da. Ich meine nicht etwa, dass das drei Blödlinge sind. Das sind sie nicht. Wir haben keine Schraube an dem abgestürzten Wrack ununtersucht gelassen, in jedes versteckte Geheimnis entlockt, bis sie ihr eigenes Raumschiff konstruiert und gebaut hatten. Die Cricket 1. Die Kiste, in der mir jetzt schlecht wird. Das Starten hat schon mal funktioniert. Momentan ist nichts los. Ich schalte mal auf Zeitraffer. Ja, da seht ihr schon. Wir sind gleich am inneren Rand der Staubwolke. Für die drei Piloten hört damit ihr ganzes Geschichtsbewusstsein auf. Mal sehen, wie sie reagieren. Diese Finsternis ist wie ein Fluch. Wie lange fliegen wir denn da noch durch? Gleich müssen wir im All sein. Oh, Lichter! Ja. Wir sind draußen! Sie haben begriffen, dass Sie nicht allein im Universum leben. Umkehren! Es wird vielleicht gehen. Es muss gehen. Also, ihr habt gesehen, wie es ist. Ja. Ja. Oh. Was hast du denn da? Was soll ich denn mit dem Hühnerbein machen, das mir da eben zugelaufen ist? Es ist hier Sitte, damit zu spielen. Sieh mal her. So. Und so, und so, und so, und so, und so, und so, und so. Verlangt ziemliche Kunstfertigkeit. Und so, und so. Sieh doch einfach zu, wie es die anderen machen. Ja. Dies ist ein fünfdimensionaler Raum, durch das ein Hühnerbein sich vierdimensional hindurchlenkt. Verstehe, daher das Prickeln, das es durchbebt. Das Prickeln einer mathematischen Gleichung. Doch das nur nebenbei. Ihr werdet begreifen, dass die Wesenswandlung der Bewohner von Cricket sozusagen über Nacht geschah. Aus charmanten, reizenden, intelligenten, wenn auch schrulligen, ganz normalen Leuten wurden charmante, reizende, intelligente, schrullige, wahnsinnige Ausländerfeinde. Der Gedanke eines Universums passte sozusagen einfach nicht in ihr Weltbild. Das ging ihnen durchaus nicht ein. Und so beschlossen sie auf ihre charmante, reizende, intelligente und, wie du beliebst, schrullige Weise, danke, es zu vernichten. Das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Hast du nicht jetzt schon wieder, Arthur? Diesen Wein finde ich nicht sehr gut. Riech mal. Na, dann schick ihn doch zurück. Er ist ohnehin nur Teil der Mathematik. Kellner! Ja, hier, hallo, hier. Bitte nehmen Sie den Wein zurück. Und riechen Sie bitte. Die Topografie dieses Kellnerlächelns mag ich auch nicht. Aber egal, grafische Darstellungen habe ich sowieso nie gemocht. Dann kommt jetzt mit. Wo beförderst du uns denn jetzt schon wieder hin? Zurück. Hier in das Informationsillusionszentrum. Dieser wahnsinnige Ausländerhass hatte natürlich ein gerichtliches Nachspiel, einen veritablen Kriegsverbrecherprozess. Ach, du liebes Bisschen. Ein Kriegsverbrecherprozess? Der erste. Der allererste, solange das Universum besteht. Na, wenn der so verlaufen ist wie der damals auf dem Planeten Erde, als sie ja, wenigstens den Lakaien von dem idiotischen Heini. Meinst du also, den Russen? Nein, das war kein Russe. Der meint Hitler. Ach so. Der Russe hieß ja Stalin. Bei dem hatten sie die Kriegsprozessveranstaltungen ja schon längst wieder aufgegeben. Der war ja auch kein Kriegsverbrecher, soviel ich weiß. Der hat doch den Hitler mitverurteilt. Ja, das kann ja sein. Jedenfalls ist aus dem Hitler-Kriegsverbrecherprozess nicht viel geworden. Kein Wunder. Von den Angeklagten hat ja kein einziger seine Schuld eingestanden. Das waren eben überzeugte Unschuldige. Ja, das werden die Kriegsidioten von Cricket auch sein, Arthur. Man wird ihnen ihre Schuld schon nachweisen. Die Tatsachen sind doch nicht von der Hand zu weisen. Ach, das waren die damals bestimmt auch nicht. Ich meine, ich weiß das natürlich nicht. Aber es gibt ja sicher einen Dokumentarfilm in deinem Informationsillusionszentrum, Slati. Wenn wir uns den ansehen, Da wird uns wahrscheinlich der Streifen, den du uns vorhin gezeigt hast, mit dem alten Mann, der immer von dem Symbol der Eintracht und so weiter geredet hat, dieser langweilige Streifen, bei dem ich fast eingeschlafen bin, der wird uns vorkommen wie ein Ammenmärchen für Zwergenkinder in einer Hilfsschule. Dass du immer noch nicht begriffen hast, in welcher Gefahr wir uns befinden. Es geht um das Leben, das Universum und den ganzen Rest, mein Junge. Lass ihn doch, Slati, ich glaube dir. Arthur, du hast doch überhaupt nichts von dem begriffen, was hier passiert ist. Nur gibst du auf und glaubst. Naja, der Glaube macht selig. Was machen wir nun denn jetzt? Eigentlich habe ich einen fürchterlichen Durst und ich müsste eigentlich erst mal fürchterlich einen trinken. Unsinn. Ich werde dir beweisen, Ford, dass der Prozess gegen die Kriegsverbrecher von Cricket in der ganzen Geschichte des Universums nichts seinesgleichen hat. Es hat keinen Zweck, liebe Freunde, in Archiven oder Bibliotheken nach Dokumenten über diesen allerersten Kriegsverbrecherprozess zu suchen. Sie befinden sich zusammen mit allen seither angesammelten und fürderhin sich ansammelnden Kriegsverbrecherprozessakten an einem geheim gehaltenen Ort, irgendwo am äußersten Rande des Universums, dort, wo niemand sie suchen könnte noch wollte. Und die solche Akten und Dokumente dort versteckt halten, haben allen Grund, diesen Ort nicht zu verraten. Der Grund ist leicht zu erkennen. Scham. Maßlose Scham der Veranstalter solcher Prozesse. Richterroben purpurrote Scham über die hilflose Erkenntnis, dass man zwar immer die Kleinen hängt, die Großen aber nicht nur laufen lässt, sondern ihnen neue, verantwortungsvolle Aufgaben in Staat und Wirtschaft zuweist. Und das wohl deshalb, weil ihre verbrecherische Begabung sich so überaus erfolgreich bewährt hat. Wer sich von solchen Überlegungen nicht abhalten lässt, ist herzlich eingeladen, dem allerersten Kriegsverbrecherprozess des Universums beizuwohnen. Das nächste Mal. Und somit auf Wiederhören. Das war der 16. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, den Allabenteurer Arthur Dent, Ingo Hülsmann, seinen Freund Ford Prefect, den Galaxis-Hitchhiker, Horst Bollmann war Slarty, Bart Fass, der Planetenbauer, Bert Wesselmann, der erste Pilot des Cricket-Raumschiffs, Andreas Zerda, der zweite Pilot dieser Wackelkiste, Joachim Presch, der nie waghalsige dritte Pilot. Der Name Roland Seiler steht für hochqualifizierten Ton. Regine Schneider für perfekte Technik und Milena Meitz für Aufnahmeleitung nach Maß und Hartmut Kirste für Regie. Musik Frank Duval.